Anscheinend geht es auch diesmal nur um einen dieser Wahlgänge, mit denen die Parteien die Macht unter sich aufteilen, so der Reporter des Nachrichtenkanals Telemundo. Doch gegen die traditionellen Kampagnen mit ihren leeren Versprechungen richtet sich eine neue Kraft, eine Bürgerbewegung, die aus Frust und Verachtung des verbrauchten und ineffizienten mexikanischen Parteiensystems entstanden ist. Ihre Mitglieder fordern die Wähler auf, am 5. Juli zwar ihr Stimmrecht wahrzunehmen, aber das Votum zu annullieren. Als Voto en blanco, weißes Votum, wird kurz diese Bewegung von vielen genannt, einen eigenen Namen besitzt sie nicht. Sie besteht aus einer Vielzahl von Organisationen unterschiedlichster Couleur und von Einzelpersonen, darunter eine ganze Reihe Abtrünniger der Regierungspartei PAN und der jahrzehntelang regierenden PRI. Das Voto en blanco erhält über das Internet rasanten Zulauf und hat das politische Establishment in den letzten Wochen das Fürchten gelehrt. Im Werbespot der breit gefächerten Bewegung werden keine salbungsvollen Ansprachen gehalten und wird auch nicht zum 100. Mal die nationale Sicherheit beschworen. Hier wird etwas differenzierter argumentiert, mit Fotos und mit Schriften, um dem Umworbenen klarzumachen: Wenn du von der Unfähigkeit dieser Politiker und dem Gezänk dieser Parteien genug hast, dann wähle weiß. Wenn du die Umwelt besser schützen und das Elend rascher beseitigen willst, dann wähle weiß. Wenn du die Korruption eindämmen und das Verbrechen wirksamer bekämpfen willst, dann wähle weiß. Es ist das erste Mal in der Geschichte Mexikos, dass sich eine solche landesweite Protestbewegung gegen die Parteienherrschaft formiert. Rund 70 Jahre lang hatte die PRI, die Partei der institutionalisierten Revolution, das Land uneingeschränkt beherrscht. Dann wurde sie 2000 endlich abgewählt und die PAN, die Partei der Nationalen Aktion, kam an die Macht. Viele glaubten, die Demokratie hätte sich endlich im zweitgrößten Land Lateinamerikas durchgesetzt. Aber die Nachfolgerin der PRI erwies sich als genauso korrupt wie diese. Mit allen Parteien sind heute zahllose Mexikaner unzufrieden. Wie der Politologe José Antonio Crespo. Viele von uns sehen einfach keine Option mehr. Früher haben wir die eine oder andere Partei gewählt, weil es uns richtig erschien. Aber die gibt es nicht mehr. Bleibe ich nun am Wahltag zu Hause? Nein. Ich gehe wählen, annulliere aber meine Stimme aus Protest. Wenn das viele tun, können wir damit eine Botschaft an die Parteien schicken und unsere Unzufriedenheit zeigen. Aus solchen Überlegungen formierte sich allmählich das Voto en blanco. Es entstand nicht als Idee eines Einzelnen oder eines politischen Zentrums, sondern gleichzeitig in vielen Köpfen im ganzen Land, ohne dass wir voneinander wussten. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ich bin auf die anderen Mitstreiter im Internet gestoßen, denn ich gehöre keiner Gruppierung an, sondern habe lediglich meine Meinung in meiner Zeitung veröffentlicht. Dann habe ich darüber mit Kollegen und Freunden gesprochen und sah, dass andere in anderen Publikationen die gleiche Meinung vertraten oder auch dagegen waren. Danach erschienen die Blogs im Internet mit Slogans und Spots, die ganz Ähnliches äußerten. Für null Politiker, null Stimmen, heißt einer der markantesten Sprüche. Zunächst haben die acht Parteien Mexikos das Phänomen zu ignorieren versucht. Dann begannen sie es als demokratiefeindlich zu diffamieren. Die einflussreiche katholische Kirche des Landes, stets auf der Seite der Macht, sah durch die Stimmenthaltung sogar den Totalitarismus heraufziehen. Das ging allerdings selbst Vertretern großer Parteien zu weit. Ich bin völlig dagegen, dass man sie Vaterlandsverräter oder Jammerlappen nennt, so ein Mitglied der PAN. Wenn wir uns vernünftiger verhalten hätten, dann gäbe es keinen Grund für ihre Beschwerden. Die Bevölkerung lehnt die politische Klasse ab, so ein Vertreter der oppositionellen PRD. Deshalb müssen wir jetzt alles tun, damit die Leute zur Wahl gehen, denn sonst könnte es den Abgeordneten später an Legitimität fehlen. Die IFE, die oberste Wahlbehörde, versuchte deshalb die Mexikaner durch eine eigene Kampagne zum Wählen zu motivieren. Sie präsentierte ein Video, in dem die Vorsitzenden aller Parteien gemeinsam zur Wahl aufriefen, so der Reporter des Nachrichtenkanals Milenio. Aber dann entschieden sie sich, ganz typisch für sie, es doch nicht auszustrahlen. Nun trat der Vorsitzende der Wahlbehörde, Leonardo Valdés, vor die Kameras. Die Bürger müssen wissen, dass die Annullierung ihrer Stimme keinerlei Auswirkung auf die Wahl der Abgeordneten und auch nicht auf die staatliche Parteienfinanzierung hat. Aus dem mexikanischen Wahlgesetz sind noch längst nicht alle Bestandteile der autoritär gelenkten Demokratie der Vergangenheit entfernt. Die Parteien zeigten bisher kein Interesse an Veränderungen, denn sie lebten damit sehr bequem. Deshalb gibt es auch Stimmen, die das Voto en Blanco aus einem ganz anderen Grund ablehnen. Alejandro Páez Varela, stellvertretender Chefredakteur von El Universal, Mexikos größter Tageszeitung. Ich glaube nicht an die Annullierung der Stimme. Wenn du in den Supermarkt gehst, um Tomaten zu kaufen und keine findest, nimmst du ja stattdessen auch keine Glühbirne. Die politischen Optionen, die ich bei dieser Wahl habe, sind eines mündigen Bürgers nicht würdig, weil sie keinerlei Probleme lösen. Also werde ich überhaupt nicht wählen. Bei den letzten Parlamentswahlen 2003 erreichte die Stimmenthaltung fast 60%. Diesmal dürfte sie geringer ausfallen, weil die weiße Stimme immerhin ein Votum ist. Mit der Abgabe ihres weißen Stimmzettels werden sich diese Wähler jedoch nicht begnügen. Das Fernziel der Protestbewegung heißt Demokratisierung des Wahlgesetzes. José Alejandro Crespo. Reelección parlamentaria consecutiva. Wir wollen die Wiederwahl der Abgeordneten durchsetzen, denn wir sind eines der letzten Länder, in der sie nicht möglich ist. Wir wollen, dass sich die Stimmannullierung auf die Finanzierung der Parteien auswirkt. Je mehr solcher Stimmen, desto weniger Geld. Auch sollen sich künftig unabhängige Kandidaten bewerben können, was wichtig ist für die Wahl von Bürgermeistern und Senatoren. Und wir verlangen direkte Entscheidungen durch Plebiszite. Partizipation directa, plebiscito. Das Potenzial des Voto en Blanco ist gewaltig. Es soll 5-10% der registrierten Wähler umfassen. Das wären 4-8 Millionen Stimmen. Eine Protestbewegung, die sich des Internets bedient, um für eine Wahlreform zu sorgen und letztlich für mehr Demokratie in Mexiko.